Futterstelle. So, halbwegs okay. Wir machen noch ein bisschen Feintuning bis zur nächsten Zwischenkundgebung. Ich war gerade dabei zu sagen, es haben sich noch ein paar Genossen und Freunde von unterschiedlichsten Gruppen bereit gefunden, ein paar kurze Worte an den verschiedenen Zwischenkundgebungen zu unterschiedlichen Themen, die jeweils mit Recht auf Stadt zu tun haben, beizutragen. Freuen wir uns sehr darauf. Wie die meisten von euch vielleicht über die Presse mitbekommen haben, haben wir gestern von der Stadt einen umfangreichen 16 Seiten langen Auflagenkatalog erhalten. Darin standen ja absurde Dinge wie drinnen, wie dass Transparente höchstens so hoch gehalten werden dürfen, wie die kleinste Person, die dahinter steht, oder solche Geschichten. Natürlich auch nicht verknotet werden dürfen, weil da können wir ja dahinter ganz, ganz schlimme Sachen machen oder wer weiß was. Ein viel schwerwiegenderer Punkt noch war, also das war so der absurde Teil, der schwerwiegendere Punkt war, dass uns der Weg durch die Augustinerstraße und letztlich durch die ganze Altstadt, also durch die gesamte Fußgängerzone, dieses Jahr erstmals untersagt wurde, nachdem es letztes Jahr und in den Jahren davor immer möglich war und auch zu keinerlei Komplikationen geführt hatte. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir das nicht akzeptieren wollen. Und wir stehen da auch dabei und deswegen haben wir gestern Abend auch sogar den Gerichtsweg gewählt und beim Verwaltungsgericht dagegen Einspruch erhoben. Heute kam die Entscheidung und wie ihr vielleicht über die Presse mitbekommen habt, ist er so ausgegangen, dass diese absurde Transparentauflage, also diese absurde Reglementierung der Transparente vom Gericht aufgehoben wurde im Eilverfahren. Also, wunderbar, Menschenskinder. Was im Moment beibehalten bleibt leider, ist die Auflage, dass wir nicht durch die Altstadt gehen dürfen. Diese Entscheidung oder diese Auflage wurde verschoben in das reguläre Verfahren, also nicht rechtzeitig im Eilverfahren geklärt. Das heißt, wir sind heute tatsächlich... Das heißt, wir sind leider heute nicht in der Lage, durch die Altstadt zu gehen. Wir können unsere Kritik nicht dorthin tragen, wo sie eigentlich hingehört, wenn wir Gentrifizierungsprozesse, wenn wir die Enteignung oder die Nicht-Aneignungbarkeit von öffentlichem Raum in der Altstadt kritisieren, wenn wir die Kommerzialisierung der Altstadt kritisieren. Das können wir nicht dorthin tragen, wo es hingehört, wo wir es artikulieren wollen. Und wir sagen ganz klar, wir werden das auch weiterhin nicht akzeptieren. Jetzt übergebe ich an die Moderation, die euch durch den Abend führen wird. Okay, nicht namentlich, aber die zwei Genossen, die euch durch den Abend führen und hoffentlich euch einen schönen Abend bescheren. Vielen Dank. Hallo Leute! Willkommen zur Nachtanzdemo 2014! Zum mittlerweile vierten Mal veranstalten wir jetzt die Nachtanzdemo in Mainz. Auch heute Abend werden wir durch die Straßen tanzen und zeigen, was die PolitikerInnen, Immobilienspekulantinnen und Investoren aus der Stadt machen, steht im Widerspruch zu den Bedürfnissen der Bewohner, im Widerspruch zu unseren Bedürfnissen. Doch das lassen wir uns nicht gefallen. Wir wehren uns dagegen, dass auf dem Gebiet des Zollhafens hauptsächlich Luxuswohnungen am Rhein entstehen und für die Normalbürger bezahlbaren Wohnungen lediglich zum Schallschutz am Rande der Rheinallee dienen. Yeah! die Stadt in Zusammenarbeit mit der Firma ECE einen weiteren riesigen Konsumtempel auf der Ludwigstraße bauen will, der nur dazu dient, den eigenen Standort im Konkurrenzkampf der Städte aufzupolieren. Aber kein Mensch braucht noch mehr Kaufhäuser. Das von Malakoff ist ein Paradebeispiel für so Fehlinvestitionen. Wir wollen nicht in die Stadt gehen, um dort zu konsumieren, sondern um dort zu leben. Aber die Möglichkeiten in der Stadt zu leben, werden uns genommen. Bestrebungen, unkommerzielle und selbstverwaltete Räume zu schaffen, werden von der Stadt überhaupt nicht gerne gesehen. Projekte in Leerständen werden geräumt und engagierte Menschen als Kriminelle vor Gericht gestellt. Legale Versuche, wie das Haus Meinisch oder das Innsbruck auf Kronopios, geraten unter die Räder der Bürokratie. Dabei stehen diverse Gebäude in Mainz, wie zum Beispiel das Caritas-Haus, da laufen wir auch später vorbei, und die Neutor-Schule schon seit Jahren leer. Ihre Besitzerin lassen sie verfallen. Das ist ihnen lieber, als frischen, lebendigen Wind in die Stadt zu lassen. Alles dreht sich ums Geld. Auch die Stadt Mainz ist längst schon zum Akteur in der kapitalistischen Verwertungsmaschinerie geworden. Nicht nur das, die Stadt profiliert sich auch gerne als junge, kreative Stadt, um andere Regionen ausstechen zu können. Sie steht in Standortkonkurrenz um Investorinnen, Scheichs und konsumorientierte sowie sogenannte High Potentials, mögliche neue Einwohner. Dass die Mieten und Lebenshaltungskosten so nur immer weiter steigen, liegt auf der Hand. Dadurch wird Mainz ein feindlicher Platz für Menschen, die mit dieser irren Ausbeutungsspirale nicht mithalten können oder wollen. Aber wir demonstrieren heute für das Recht auf Stadt aller. Das schließt zum Beispiel auch asylsuchende Menschen mit ein. Aber Bürgerinitiativen, die in der Nachbarschaft keine Flüchtlingsunterkünfte dulden möchten, die tragen zu einem exklusiven und feindseligen Lebensumfeld bei. Wir aber sagen, Bleiberecht für alle! Und wie ihr schon gehört habt, auch unserer heutigen Veranstaltung wird das Leben schwer gemacht. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, gängelt uns die Stadt mit lächerlichen Auflagen. Unsere Empörung über diese Zustände soll klein gehalten werden. So wird uns verboten, wie im letzten Jahr durch die Augustinergasse zu ziehen. Außerdem müssen wir die Lautstärke der Musik drosseln. Unsere Anlage wurde aufs Maximale aufgedreht, dann eingeprügelt mit einem sogenannten Limiter. Das führt auch zu dieser ganzen schlechten Soundbedingung hier. Wir kritisieren das. Wir haben Rechte und wir haben das Recht, unsere Party einmal im Jahr 3 Stunden nach Mainz zu tragen. Diese Gängeleien stehen im krassen Gegensatz zu den ganzen Zugeständnissen, die gemacht werden bei Public Viewing, bei der Fußball-WM oder bei Fasnachtsumzügen. Wenn wir unsere freie politische Meinungsäußerung hier ausüben wollen, das scheint der Stadt Grund genug zu sein, um uns nicht den gleichen Stellenwert einzuräumen wie solche Massenbesäufnisse und Partypatriotismus. Deswegen wollen wir kämpfen, dass die Gestaltung der Stadt zur Sache aller wird, dass niemand davon ausgeschlossen wird. Wir wollen zeigen, dass ein gemeinsames Leben und Erleben der Stadt unabhängig vom Konsumzwang stattfinden kann. Deswegen sagen wir heute Hallo und aus und tanzen unser Anliegen auf die Straßen, Plätze und in die Köpfe der Stadt. Heute bringen wir die Verhältnisse zum Tanzen. Alles klar, Leute, wir rangieren ein bisschen rum und dann fahren wir mal los die Kaiserstraße runter. Passt bitte auf, wenn ihr hinter den LKWs steht, die fahren jetzt gleich los.